Klapperschlangen. Juli, August 2020. Ich war nicht groß überrascht, als ich die ältere Dame mit dem leeren Zwillingsbuggy sah, immerhin hatte man mich vorgewarnt. Es war auf der Rattlesnake Road, jenem 4 Meilen langen Schlauch von Straße, der sich über die ganze Insel schlängelt, von den Apartmentanlagen und den typischen Florida-Wohnträumen im Südteil von Rattlesnake Key bis hin zu den McProtz-Villen in nobler Einzellage an der Nordspitze. Es gibt auf der Rattlesnake Road eine unübersichtliche Kurve, etwa eine halbe Meile vor Greg Ackermans McProtz-Villa, wo ich in jenem Jahr den Sommer verbrachte und wo ich mir so verloren vorkam wie die letzte Erbse in einer Familienpackung. Auf diesem Straßenabschnitt ist das Unterholz höher als ich und ich bin immerhin gut 1,90. Dadurch entsteht der Eindruck eines Hohlwegs, der einem keine Ausweichmöglichkeit lässt. Im Kurvenbereich waren deshalb beiderseits grellgrüne Plastikmännchen aufgestellt, die mit dem Hinweis versehen waren, langsam spielende Kinder. Ich war zu Fuß. Und mit 72, zumal in der schwülen Hitze eines Julimorgens in Florida, ist man da sowieso nicht schnell unterwegs. Ich hatte vor, bis zu der Schwenkschranke zu gehen, die den öffentlichen Teil von der Privatstraße trennt, um dann umzukehren, aber mich beschlichen erste Zweifel, ob ich mir nicht zu viel vorgenommen hatte. Und auch, ob mich Greg nicht zum Besten gehalten hatte, als er das mit Mrs. Bell erzählte. Doch da war sie. Kam mir direkt entgegen mit ihrem überdimensionierten Kinderwagen, ein Rad quietschte und hätte wohl einen Tropfen Öl verdient. Mrs. Bell trug bequeme Shorts und lange Kniestrümpfe über Sandalen, dazu einen großen blauen Sonnenhut. Sie blieb stehen und mir fiel wieder ein, was Greg mich seinerzeit gefragt hatte, ob ich womöglich an Mrs. Bell und ihrem »Problem«, so nannte er's, Anstoß nehmen könnte. Ich wies das weit von mir, wo denke er hin, aber jetzt von Angesicht zu Angesicht kam ich doch ins Grübeln. »Hallo, Sie müssen Mrs. Bell sein, gestatten? Vic Trenton, ich wohne eine Zeit lang in Gregs Haus.« »Ein Freund von Greg? Wie schön. Sind Sie beide schon lange befreundet?« »Wir waren mal in derselben Werbeagentur beschäftigt, in Boston. Ich war Texter und er Bildredaktion und Layout, ich weiß.« »Das war, bevor er das große Geld gemacht hat.« Sie schob den Zwillingsbuggy näher an mich heran, aber nicht sehr dicht. »Sie kennen das. Freunde von Greg sind auch meine Freunde und so. Freut mich, Sie kennenzulernen. Und für Sie bitte Alita. Schließlich sind wir für die nächste Zeit Nachbarn. Oder Ellie, wenn Sie mögen.« »Geht es Ihnen gut? Keine Anzeichen von dieser neuen Grippe?« »Mir geht es gut. Kein Husten, kein Fieber. Und wie es aussieht, sind Sie auch wohlauf.« »Oh ja, nur die üblichen Zipperlein in meinem Alter, aber sonst keine Klagen. Mit das Schönste hier im Sommer ist ja, dass die meisten abhauen. Heute Morgen hat Dr. Fauci gemeint, dass es ab jetzt jeden Tag 100.000 neue Fälle geben könnte. Ist das nicht unfassbar?« Ich sagte ihr, dass ich die Nachrichten auch gesehen hätte. »Sind Sie denn hier, um sich davon fernzuhalten?« »Nein. Ich habe eine Auszeit gebraucht, und da hat man mir das Haus angeboten, also habe ich zugeschlagen.« Das war beileibe nicht die ganze Geschichte. »Ich muss ja sagen, dass es schon ein bisschen verrückt ist, ausgerechnet im Sommer herzukommen, Mr. Trenton.« »Ach wirklich«, dachte ich, »laut Greg sind eher Sie die Verrückte. Und wenn man Sie mit dem Kinderwagen hier sieht, liegt er da nicht falsch.« »Vic, bitte«, sagte ich, »unter Nachbarn.« »Wollen Sie nicht den Zwillingen Hallo sagen, Vic?« Sie deutete auf den Buggy. In einem der Sitze lag eine blaue Shorts, in dem anderen eine grüne. Und über die Rückenlehnen war jeweils ein launiges Motto-Shirt gebreitet. Auf einem stand Racker, auf dem anderen Rabauke. »Der links ist Jacob«, sagte sie mit Blick auf die blauen Shorts. »Der andere ist Joseph.« Sie fasste an das T-Shirt mit der Aufschrift Rabauke. Es war nur eine kurze Geste, aber zärtlich und voller Liebe. Gleichzeitig blieb ein Teil ihrer Aufmerksamkeit nach außen gerichtet, wohl um zu überprüfen, wie ich reagierte. »Verrückt? Ohne Frage. Aber das beunruhigte mich nicht sonderlich, und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen, weil mir Greg versichert hatte, dass sie sonst völlig normal und orientiert sei. Zum anderen, weil ich nach einem ganzen Berufsleben in der Werbebranche an jedwede Art von Bekloppten gewöhnt war. Wer bei seinem Eintritt in eine Agentur noch nicht geistesgestört ist, der wird es nach kurzer Zeit.